Der Sprecher des Koreanischen Maßnahmekomitees wird die Fragen der Opfer der Sexualsklaverei der japanischen Armee und der gewaltsamen Abführung gab am 15. August eine Stellungnahme ab. Darin hieß es: Die Befreiung Koreas von der kolonialen Herrschaft des japanischen Imperialismus jährt sich zum 71. Male. Aber bis heute wurden die Schande und das Leid der Koreaner noch nicht beseitigt. Während der Kolonialherrschaft des japanischen Imperialismus waren mehr als 1 Million Koreaner von den japanischen Imperialisten unbarmherzig getötet, über 8,4 Millionen gewaltsam abgeführt und 200.000 Koreanerinnen zu Sexualsklavinnen der japanischen Armee verschleppt worden. Nicht nur in der DVRK, sondern auch vielerorts in der Welt hegen die Opfer der Sexualsklaverei, der gewaltsamen Abführung und der Biochemiewaffen, die unter den unmenschlichen Gräueltaten des japanischen Imperialismus gelitten hatten, einen Groll. Aber in Japan, das die Sünde beging, wird über das schändliche Verbrechen nicht nachgedacht. Im Gegensatz dazu wird es sophistisch gerechtfertigt. Japan von heute erinnert an die Zeit vor mehr als 70 Jahren, wo die militaristischen Kräfte lauthals von der Befreiung Asiens von den europäischen und amerikanischen Mächten redeten und Kriegsätze betrieben. Die Zeit ist schon vorbei, in der die imperialistische Willkür Japans, das mit einem falschen Dokument die Staatsmacht anderer Länder raubte und hunderttausende Frauen als seine Sexualsklavinnen verschleppte, Wirkung hatte. Die japanische Regierung sollte ihren unerreichbaren Traum aufgeben, mit aufrichtiger und offener Haltung zu ihren Verbrechen in der Vergangenheit für die Abrechnung mit der DVRK eintreten und ihrer Verantwortung und Pflicht vor der Völkergemeinschaft gerecht werden.